Die Vermutung liegt nahe, dass es eine Verbindung gibt. Hallo zusammen und willkommen aus Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das neue Video von Jäger und Sammler über die angebliche Verbindung zwischen IB und AfD. Es geht um ein Haus, das angeblich einem AfD-Politiker gehört und jetzt von der Organisation IB benutzt wird. Ein Haus in Halle. Mutmaßliche Verfassungsfeinde unter einem Dach mit einem AfD-Büro. Zufall oder? Ein AfD-Büro in dem Haus, das die identitäre Bewegung, kurz IB, im Netz als ihr Hausprojekt feiert. Und mit mutmaßlichen Verfassungsfeinden f***t man nicht. Das findet sogar Alexander Gauland. Sogar der distanziert sich jetzt öffentlich von der IB. Gibt es einen klaren Beschluss des Bundesvorstands, keine Zusammenarbeit mit der identitären Bewegung? Okay. Keine Zusammenarbeit heißt also, dass ein AfD-Politiker sein Wahlkreisbüro Klingel an Klingel mit der IB hat? Till Schneiders pfiffige Strategie, um sich mit den Identitären trotz Unvereinbarkeitsbeschluss ein Liebesnest aufzubauen? Ein Taschenspielertrick. Offiziell mietet die IB keine Räume im Haus, sondern 1%. Eine rechte Bürgerinitiative und die wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Mit 1% wurde versucht, so eine Organisation zu schaffen, die erstmal einen ganz bürgerlichen Anstrich hat und die nicht nach außen hin mit all diesen Gruppen in Kontakt steht. Also 1% tritt irgendwie als Organisator und auch als Funktionär auf und so weiter. Letztendlich wohnen aber nur identitäre Kader in dieser Wohnung. Und das macht das Hausprojekt auch so interessant, weil wir da wirklich sehen, da arbeiten verschiedene Organisationen der außerparlamentarischen und der parlamentarischen Rechten Hand in Hand, um so ein großes Projekt wirklich auch stemmen zu können. Und was sagt der Bundesvorstand dazu? Wie kann es denn sein, dass ein AfD-Politiker quasi ein Büro hat, in einem Haus, das zur IB gehört? Fragen Sie Herrn Till Schneider. Das kenne ich nicht, kenne das Haus nicht, weiß nicht, in welcher Form er, ob er der Untermieter ist. Das sind alles Fragen, die ich nicht beantworten kann und die mich auch nicht besonders interessieren. Sie tragen die Unvereinbarkeitserklärung mit und jetzt sagen Sie mir, es interessiert Sie nicht, wenn dieser AfD-Politiker quasi mit der IB zusammenarbeitet. Nochmal, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob er da mit der IB zusammenarbeitet. Sie legen mir 3 Bilder vor, die ich nicht kenne. Das Haus kenne ich nicht. Es kann sein, dass das er da gemietet hat. Das weiß ich nicht. Das ist so, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Nein, bestimmt nicht von Ihnen, lasse ich mir das sagen. Fragen Sie Herrn Till Schneider. Hatten wir vor, aber der zieht seine Interviewzusage dann doch wieder zurück. Vielleicht darüber, dass von 1% hier gar nichts zu sehen ist, während das Haus von oben bis unten mit IB-Logos zugetackert ist. Dank 1% als Anstandsdame kann die IB ganz easy behaupten, dass es keine organisatorischen Verbindungen mit der AfD gibt. Versucht ein AfD-Politiker etwa, ein Haus von potenziellen Verfassungsfeinden schützen zu lassen? Das ist eine Sache, die ich nicht kenne, die wir auch im Bundesvorstand nie beraten haben. Und wenn Herr Till Schneider als Privatperson da Untermieter oder Mieter ist, ist das seine Sache. Da müssen Sie ihn fragen und nicht mich. Er ist als Privatperson dort, er ist als AfD-Politiker. Ist ein das AfD mag ja sein. Nochmal, was soll's? Hören Sie bitte auf zu fragen. Dinge, die mich nichts angehen und die mich so nicht interessieren. Entweder Sie fragen jetzt andere Fragen oder wir lassen das Interview. Warum interessiert es den Bundesvorstand nicht, wenn ein AfD-Politiker den Verein 1% als Kooperationskondom für Liebesspiele mit der IB nutzt? Ich finde, dass das Video leider nicht besonders klar schildert, worum es eigentlich bei dieser Situation geht. Es gibt ganz viele, sage ich mal so, emotionale Kommentare. Und wir wollen jetzt die Situation ein bisschen struktureller schildern, einfach erklären, worum es eigentlich geht, wer sind die Akteure und danach können wir unsere Meinung dazu sagen. Wer sind die Akteure? Zum einen die identitäre Bewegung. Zur Bewegung selbst ist wohl wenig zu sagen, weil es einfach ein relativ bekanntes Phänomen ist. Zum anderen eine Organisation, die sich 1% nennt und der Landtagsabgeordnete Till Schneider. Lass uns kurz einfach die Verbindung zwischen denen feststellen und kurz erläutern, wer sie eigentlich sind. Ich weiß, dass zum Beispiel der Kanal Laut Gedacht auf YouTube von dieser Organisation finanziert wird. Also diese Organisation 1% sieht sich als eine Art Plattform eines von rechtskonservativen Organisationen und Bewegungen. Sie organisiert Spenden und Publikationen, ist dann auch im Internet sehr aktiv und ist faktisch offiziell der Mieter des Gebäudes, des Hauses in Halle und nicht die identitäre Bewegung. Ferner hat auch der bereits genannte AfD-Politiker Till Schneider auch sein Büro im gleichen Haus. Das, was jetzt Jäger und Sammler behauptet im Video, ist, dass die Vermietung des Hauses vordergründig über die Organisation 1% läuft, tatsächlich aber der Mieter die identitäre Bewegung sei. Und wer ist eigentlich dieser Abgeordnete Till Schneider? Ein AfD-Politiker, geboren in Rumänien, aufgewachsen in Baden-Württemberg, der Mitglied der AfD-Fraktion in Magdeburg ist und studierter Islamwissenschaftler. Er ist sozusagen der Verknüpfungspunkt, der von Jäger und Sammler sozusagen erkannt wird, in der Kooperation, so Jäger und Sammler, zwischen der Partei AfD und der identitären Bewegung. Warum diese Konfliktsituation? Weil die AfD offiziell verkündet, und das bereits schon 2016 über die Junge Alternative, später dann nochmals über den Bundesvorstand, dass es keinerlei Kooperation gäbe zwischen der Partei und der IB. Lass uns jetzt kurz dazu hinzufügen, was Jäger und Sammler eigentlich im Video nicht erwähnt hat. Vor allem geht es um die Erklärung der Organisation Junge Alternative über die Beziehungen und die Stellungnahme zur IB. Und zwar haben sie im Sommer 2016 bereits eine Erklärung erteilt, dass sie sich von der IB offensichtlich distanzieren. Außerdem gibt es einen Bericht vom Verfassungsschutz über die Organisation Identitäre Bewegung, wo es auch offensichtlich steht, dass sich die IB von allen politischen Institutionen und Organisationen jede Zusammenarbeit mit ihnen ablehnt. Die Identitäre Bewegung sieht sich als außerparlamentarische Opposition. Eine Zusammenarbeit mit politischen Parteien und Institutionen lehnt die Gruppierung ab, da sie gerade jene für die angeblichen Fehlentwicklungen in Deutschland verantwortlich macht. Außerdem wird im Video von Jäger und Sammler erörtert, dass der Politiker Till Schneider einen Antrag über die staatliche Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen von diesem Gebäude gestellt hat. Es kann gut sein, aber auf der Seite von 1% geht es darum, dass die jetzigen Sicherheitsmaßnahmen eigentlich von den Spenden bezahlt werden, von den Spenden dieser Organisation. So, Gustavo, was glaubst du zum Thema? Wie hast du das Video von Jäger und Sammler gefunden? Gut, es ist wenig zu den Akteuren gesagt worden. Es war ein kurzes Video. Es ist offensichtlich so, dass immer wieder dann auch Symbole von der IB auf der Hausfassade zu sehen waren, also Fahnen und derartiges und dann auch Banner. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass es eine Verbindung gibt. Jetzt ist aber die Frage, gibt es eine Verbindung oder eine Kooperation von der Partei AfD und IB? Denn Grundaussage des Videos ist, dass die AfD im Grunde genommen gelogen habe. Das, was behauptet wird, ist nichts anderes, als dass der Abgeordnete im Landtag in Magdeburg, der in Halle sich das Haus teilt, also mit der Organisation 1%, in Wirklichkeit nichts anderes ist als sozusagen ein Knüpfpunkt der Kooperation der Partei mit der IB. Es gibt im Video keine stichhaltigen Beweise. Es wird dann auch mit eingebaut im Video, wie bereits gesehen, ein Interview mit Gauland, also ein Mitglied des Bundesvorstands der Partei. Gauland selbst gibt vor, nichts vom Haus zu wissen, beziehungsweise nicht informiert zu sein über die Mietverhältnisse oder die Bewohner des Hauses oder die Nutzer. Inwiefern das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Worauf ich aber eher bedacht bin, ist zu sehen, ob es tatsächlich Anhaltspunkte einer Kooperation gibt. Und die habe ich im Video selbst nicht gesehen. Also zumindest der Tatbestand, dass ein Mitglied einer Landtagsfraktion der AfD sich ein Gebäude teilt mit anderen Mietern, wie auch immer ihre politische Einstellung ist, daraus Schlüsse zu ziehen, dass es da auch eine politische Kooperation gibt, ist meiner Ansicht nach nicht belegt. Die Vermutung liegt nahe, aber nicht belegt. Ja, ich bin auch deiner Meinung. Ich fand das Video auch so als etwas Sachliches ziemlich dünn. Es gab, wie ich schon gesagt habe, ganz viele quasi journalistische und publizistische Kommentare, so eine dumme Metaphern vom sexuellen Charakter. Aber sachlich war es wirklich ziemlich dünn und das Interview mit Gauland fand ich auch irgendwie nicht passend, weil was soll Gauland darüber sagen? Er weiß wahrscheinlich dass tatsächlich darüber nichts. Ja, es ist nicht das schlimmste Video von Jäger und Sammler, es gab schlimmere, aber auch nicht das Beste. Eigentlich ist das Thema schon durch. Und zwar ist es bereits schon deswegen älter, weil die Welt das schon bereits publiziert hat, und zwar Ende August. Die Welt publizierte, dass ein AfD-Politiker aus Hessen namens Andreas Lichert das Haus gekauft habe. Und dass tatsächlich dann auch bereits schon im August es bereits Verbindungen gab zur IB und dass die IB tatsächlich der eigentliche Eigentümer sei. Schon damals aber sagte dieser AfD-Politiker aus Hessen, dass es sich nicht um die IB, sondern um 1% handeln würde. Warum wird es plötzlich jetzt von Jäger und Sammler gefunden und wieder ans Licht gebracht? Ich denke, es bot sich einfach an, weil es sich immer schickt, die AfD zu kritisieren. Und es bot sich einfach an, deine Verknüpfung zu sehen. Denn es geht nur darum, halt die AfD als Lügner darzustellen. Das Problem ist, es mag sein, dass es eine Kooperation gibt, aber ich habe keinen Beweis gesehen. Und leider weniger tatsächlich journalistische Arbeit. Und was glaubt ihr? War das Video von Jäger und Sammler informativ und gut recherchiert? Oder war es meiner Meinung nach wie immer bei Jäger und Sammler ganz viele Emotionen, politische Stellungnahme und weniger tatsächlicher Journalismus? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und danke und bis zum nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.